Die Nachbarn sind in die Stadt gefahren. Verkauf, kommt der Sonntag, ist mal wieder dran. Schönes Wetter, das ist richtig geil. Man hat Zeit, man hat schließlich frei. Nicht alle haben so schön wie ihr. Sie müssen schuften, öffnen euch die Tür. Verkäufer machen wie der Sonderschicht. Doch das alles interessiert euch nicht. Das halbe Volk sieht durch die Läden quält. Jeder Kauf wird genau gezählt. Die Egoisten, ja, versteht ihr nicht. Bis 8 Uhr abends shoppen reicht euch das nicht. Nur Idioten kaufen Sonntag sein. Und Mami muss zur Arbeit, ihre Kinder sind zu Hause allein. Nur Idioten kaufen Sonntag sein. Und Mami muss zur Arbeit, ihre Kinder sind zu Hause allein. Freundlich grüßt die Kassiererin. Sie muss es tun, es hat keinen Sinn. Was die Kunden sind. Allein daheim sitzt man und geht. Die Kassenklingel parken kostenlos. Die Firmenchefs sitzen fein zu Haus. An der Front steht das Personal. Wer ist Sonntag im Arsch, das ist euch egal. Nur Idioten kaufen Sonntag sein. Und Mami muss zur Arbeit. Ihre Kinder sind zu